Betrachtung. Ansatz zur Ordnung des Geschehens. Eine theoretisch nahezu unmögliche Erhaltung der Ordnung eines Systems, physikalischer Art, soll für ein Endlichsgebiet für eine gewisse Zeit doch möglich sein. Das ist wahr, wenn dieses unabhängig von einer Änderung von zum Beispiel thermodynamischen Größen, wie etwa der Entropie geblieben ist. Beispiel einer von der Entropie unabhängigen Ordnung. 1 plus 1 gleich 2, mit 1, 2 gleich konstant. Schlussfolgerung aus einer solchen Ordnung. Da die Wertigkeit der Skalare gleichbleibend konstant ist, sind es auch jene mit ihrer Zuhilfenahme dargestellten Ordnungen. Ein Informationssystem, welches ausschließlich gleichbleibende konstante Größen als Basis anwendet, kann einen Ordnungsgrad erreichen, welcher erhalten bleibt. Ein solches System wird eines sein, welches sich imaginär theoretisch mit Größen physikalischer Art befassen kann, das aber nicht zwingend leisten würde müssen. Die mathematischen Konstrukte sind nur annähernd vergleichbar mit der physikalisch-chemischen Wirklichkeit der stofflich-strukturellen Welt, da die letztere einem Wachstum ausgesetzt ist. Hier Ausbildung eines Ansatzes für den Autor. Ordnung kann verloren gehen. Bei einer verkehrten Darstellung der Dinge findet dieser Vorgang in vehementer Weise statt und wirkt sich dann zeitweise auch nachteilig für uns selbst aus. Ein mit verkehrten Aussagen und Formen gespicktes Werk macht dieses undurchsichtig, so dass notgedrungen eigentliche Falschheiten freigesetzt werden können, welche an und für sich unnötig sowie überflüssig zur Darstellung des wirklichen Gehalts einer gegebenen Sache sind. Auch unzulässige Fehlstellen können Falschheiten sein. Der Gehalt einer Darstellung solcher Sachen kann eigentlich gut und schlecht sowie verkehrt und falsch sein. Sind alle Falschheiten ausgesondert und ist alles Verkehrte erst einmal berichtigt worden, verbleibt das Gute als etwas Gutes und das Schlechte als etwas Schlechtes. Das wäre ideal. Somit kann ein konsistenter Text von alleine durch Auflösung und Weglassung solcher Mängel geschaffen werden. Das Gewicht eines Textes wäre aber erst dann zu untersuchen, wenn diese Prüfung bereits hinreichend erfolgt ist. Gutes und Schlechtes wäre da dann als zueinander gleichwertig aufzufassen, weil es beides geben wird. Das soll etwas zur grundsätzlichen Ordnung des Geschehens beitragen. Das Gute und das Schlechte wären auf der Skala zu ihrer Bemessung in jedem Falle als von positiver Wertigkeit zu verstehen. Mal wird ein mehr und mal ein weniger besser sein. Mal wird ein mehr und mal ein weniger schlechter sein. Es wird sich kaum eine generelle Ordnung dafür finden lassen, welche solche relativen Bezüge für jeden Fall eindeutig und im Voraus klären kann, ohne eine andere, für diese Sachen gültige Bedingung nicht doch verletzt zu haben. Und solcher Bedingungen gibt es manche, welche allesamt unsere Erkenntnis fördern und darum auch zu diesem Schema dazu gehören sollen. Diese könnten praktisch nicht aus der Überlegung entfernt werden, ohne die eigentliche Gültigkeit derselben klar in Frage zu stellen. Das aber wäre falsch. Das Gegebene anzuerkennen soll etwas davon ausmachen, was wir eigentlich zu erreichen suchen möchten, um selbst eine gewisse Erkenntnis zu gewinnen. Weiterführende Ansätze. Eine Analyse der Strukturen wird diese zerlegen und somit deren Wertigkeit auslöschen können. Da Strukturen in der Regel energetisch höherwertig sind als ihre Elemente, geht dabei mit Sicherheit ein Anteil des Ganzen verloren, wenn diese einmal von jemandem in ihre Bestandteile zerlegt werden. Dieser Prozess würde nicht reversibel sein. Was einmal verloren gegangen ist, das wird dann auch weg sein.